Räumlich ist der Orden gegliedert in Assistenzen und Provinzen. Gegenwärtig gibt es 4 Assistenzen mit 24 Provinzen und 3 Missionen. Zu jeder Assistenz gehören mehrere Provinzen. Die Assistenzen heißen Italien mit 5 Provinzen, Deutschland mit 6 Provinzen, Deutschland, Österreich, Ungarn seit 1909, Galizien, Holland, Belgien. Frankreich mit 4 Provinzen, Spanien mit 5 Provinzen, England mit 4 Provinzen und 3 Missionen. Zur Zeit der Aufhebung des Ordens 1773 betrug die Gesamtzahl seiner Mitglieder 22.589. Im Jahre 1901 zählte er schon wieder 15.145, laut Staatslexikon der Görres-Gesellschaft, Band 4, Seite 183. Darunter 6.647 Priester, und heute hat seine Mitgliederzahl das 16. Tausend wohl schon überschritten. B. Verfassung. Die Gelübde. Wie jeder Orden, vergleiche den Abschnitt Ordensstand im ersten Teile, so ruht auch die Gesellschaft Jesu auf den 3 Gelübden der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams. Die Bestimmungen des Jesuitenordens über seine Gelübde enthalten aber manches vom Gewöhnlichen Abweichende und Bemerkenswerte. Der Jesuitenorden hat 3 Arten von Gelübden. Die sogenannten ersten einfachen Gelübde, die der Novize nach Vollendung des 2-jährigen Noviziats ablegt und wodurch er in die Klasse der Scholastiker eintritt. Und die letzten Gelübde, die sich scheiden in die feierlichen Gelübde der Professen und die nicht feierlichen der formierten Koadjutoren. Die einfachen Gelübde der Scholastiker und derjenigen geistlichen und zeitlichen Koadjutoren, die noch nicht die letzten Gelübde abgelegt haben, lauten: Allmächtiger, ewiger Gott, ich, der Name, obwohl ganz und gar deines göttlichen Angesichtes unwürdig, aber im Vertrauen auf deine unendliche Güte und Barmherzigkeit und angetrieben von Verlangen, dir zu dienen, gelobe ich vor der heiligen Jungfrau Maria und vor dem ganzen himmlischen Hofe deiner göttlichen Majestät ewige Armut, Keuschheit und Gehorsam in der Gesellschaft Jesu, und ich verspreche, in dieselbe Gesellschaft einzutreten, um beständig in ihr zu leben, indem ich dabei alles gemäß den Satzungen dieser Gesellschaft verstehe. Von deiner unendlichen Güte und Milde erbitte ich demütig durch das Blut Jesu Christi, dass du dieses Brandopfer zu einem süßen Wohlgeruche aufnehmen mögest und dass du, wie du verliehen hast, es zu verlangen und darzubringen, reichliche Gnaden spenden mögest, es zu erfüllen. Diese einfachen Gelübde haben das Besondere, dass sie durch Verleihung Georgs des 13. in der Bulle Ascendente Domino vom 25. Mai 1584 ein trennendes Ehehindernis bilden. Das heißt, auch schon der Jesuitenscholastiker ist vom Augenblicke der Gelübdeablegung an, gewöhnlich hat er das 20. Jahr noch nicht erreicht, unfähig, eine Ehe einzugehen, während in den übrigen Orden die einfachen Gelübde nur die Wirkung haben, eine Ehe für den Ablegenden zwar unerlaubt, aber die trotzdem eingegangene Ehe nicht ungültig zu machen. Das Gelübde der Professen lautet: Ich, der Name, lege meine Profess ab, und ich verspreche dem allmächtigen Gotte vor seiner jungfräulichen Mutter und vor dem ganzen himmlischen Hofe und vor allen Umstehenden und dir, ehrwürdigem Vater, dem Generalvorsteher der Gesellschaft Jesu oder deinem Stellvertreter, ewiger Armut, Keuschheit und Gehorsam, und gemäß des Gehorsams verspreche ich besondere Sorge in Bezug auf die Erziehung von Knaben, gemäß der Lebensform, die für die Gesellschaft Jesu enthalten ist, in den apostolischen Briefen und in den Satzungen der Gesellschaft. Außerdem verspreche ich besonderen Gehorsam dem obersten Pontifex in Bezug auf die Missionen, wie es in den apostolischen Briefen und in den Satzungen enthalten ist. Die Professen von 3 Gelübden, die keine eigene Klasse bilden, legen das Gleichgelübde ab, aber ohne das Gehorsamsgelübde gegen den Papst. Außer dem feierlichen Gelübde legen die Professen noch 5 sogenannte kleine Gelübde ab. Erstens, niemals die Ordensbestimmungen über die Armut zu verändern, es sei denn, um sie zu verschärfen. Zweitens, niemals nach einer Würde innerhalb der Gesellschaft. Drittens, niemals nach einer Würde außerhalb der Gesellschaft zu streben und eine solche nur anzunehmen, wenn der Gehorsam es befiehlt. Viertens, jeden anzuzeigen, bei dem man ein solches Streben wahrnimmt. Fünftens, auf den Rat des Generalobern zu hören, auch wenn man zu einer Prälatenstelle außerhalb der Gesellschaft gelangt ist. Die letzten Gelübde der geistlichen Koadjutoren haben den gleichen Wortlaut wie die der Professen, nur dass das Wort Profess die Gehorsamsversprechung gegen den Papst und die fünf übrigen Gelübde der Professen wegfallen. Die letzten Gelübde der zeitlichen Koadjutoren, der Laienbrüder, sind ganz gleich denen der geistlichen Koadjutoren, es fehlt aber bei ihnen das Versprechen der Jugenderziehung. Die Regierungsform. Vielfach ist die Meinung verbreitet, die Regierungsform des Jesuitenordens sei eine absolutistisch-monarchische, der Ordensgeneral sei satzungsgemäß Autokrat. Dem ist nicht so. Gewiss konzentriert sich in der obersten Spitze des Ordens, im General, eine Fülle von Macht und die gesamte Vollzugsgewalt ruht für gewöhnlich in seiner Hand. Dennoch ist er nichts weniger als Alleinherrscher. Und kaum wird es ein Gemeinwesen geben, in welchem die verschiedenen Gewalten feiner untereinander balanciert sind als im Jesuitenorden. Diese geschickte Gleichgewichtsverteilung kommt in den Satzungen zum Ausdrucke. Sehr wichtig ist, dass die Einzeloberen über ihre Untergebenen und der General über die Einzeloberen, die ganze Gesellschaft aber über den General viel Macht besitzt, sodass für das Gute alle alles können und dass sie, wenn sie die Einzelnen verkehrt handeln, ganz und gar den anderen unterworfen sind. An der Spitze des ganzen Ordens steht der General. Er wird durch die Generalkongregation auf Lebenszeit gewählt, ist aber aus bestimmten Gründen absetzbar. Klug, echt staatsmännisch, dabei kurz und klar drücken sich die Satzungen über die Notwendigkeit aus, einen Generalvorsteher, der offizielle Titel des Ordensgenerals, auf Lebenszeit zu wählen. Wie es notwendig ist, dass in allen gut eingerichteten Staatswesen, außer denjenigen Personen, die in ihnen besondere Ziele verfolgen, auch einer oder einige seien, denen die Sorge für das allgemeine Wohl obliegt und die darauf als auf ihr ihnen eigentümliches Ziel ihre Arbeit richten, so ist es auch für diese Gesellschaft notwendig, dass außer denen, die den verschiedenen Häusern, Kollegien, Provinzen vorstehen, einer sei, dem die Sorge für die ganze Gesellschaft obliegt. Und das ist der Generalvorsteher, der lebenslänglich der Gesellschaft vorstehen soll, weil die so erlangte Erfahrung, die Übungen im Regieren, die genaue Kenntnis der einzelnen Mitglieder und die über sie erlangte Autorität viel dazu beiträgt, dass er sein Amt gut verwaltet. Für lebenslängliche Dauer des Generalats spricht außerdem, dass so jeder Gedanke und jede Gelegenheit für Strebertum länger ferngehalten wird, ferner, dass es leichter ist, einen für dies Amt tauglichen als mehrere zu finden. Drittens, Lebenslänglichkeit lehren und die Beispiele der Gemeinwesen von Wichtigkeit sowohl in kirchlichen, Papst und Bischöfe, wie in weltlichen, Fürsten und Herren Kreisen. Auch bei den Auswärtigen wird ein auf Lebenszeit gewählter General mehr Ansehen haben, als wenn er nur für wenige Jahre gewählt ist. Und bei den Unsrigen würde der Gedanke, er sei bald wieder ihnen gleich oder sogar ihnen untergeben, sein Ansehen mindern.